zu große Diana Down. Hey, hey, hey, hey, meisje lief, je bent van mij. Hey, hey, hey, hey, hey. Na, na, la bitte, bitte, da ja wie.